Kapitel 6. Ganze 2 Stunden hatte es gedauert, bis er den Ausgang des verwirrend aufgebauten Komplexes gefunden hatte. Mit voller Kraft musste er sich gegen eine dicke, verrostete Stahltür stemmen, damit sie sich überhaupt ein Stück rührte. Nochmals holte er aus, als die Tür dann ruckartig aufsprang und Moto nach vorne wegfiel. Moto hielt den Atem an. Die Welt, die sich ihm offenbarte, erinnerte ziemlich an die Metropolen. Er befand sich in einer engen Nebengasse, schaute nach oben auf die spitzen Enden einer Ruine, die wie die Fangzähne eines Raubtieres in die Luft ragten. Es war ein altes Hochhaus, welches eingefallen und völlig zertrümmert war, dass nur noch die Grundmauern standen. Er schlenderte ein Stück weiter durch die leblose Stadt, zu einer 4-spurigen Asphaltstraße. Der Teer hatte große Risse und tiefe Löcher. Kräftige Baumwurzeln hatten den Asphalt nach oben gedrückt und zum Zerplatzen gebracht. Aus den Schlaglöchern sprossen ganze Kolonien von Gänseblümchen und Löwenzahn. Gleich auf der anderen Straßenseite standen noch mehr dieser alten Ruinen. Ruinen, die ebenfalls schon völlig überwuchert waren. Ein regelrechter Urwald hatte sich inmitten der toten Stadt breitgemacht. Es war ein schwieriger Kampf, aber so nach und nach holte sich die Natur alles wieder zurück. Am Ende gewinnt immer die Natur, dachte Moto, als er sich eine verfallene Ruine näher betrachtete. Es war ein ehemaliges Geschäft. Die großen Fensterrahmen schienen schon seit Jahrtausenden keine Scheibe mehr zu halten. Die Wände roh und kahl, die Regale entweder kaputt oder völlig mit Staub und Schott belegt. Aus dem Inneren drang ein muffiger, fauliger Geruch, welcher von den nassen, verschimmelten Wänden stammte. Es war ein beißender Gestank, dass er sich mit zugehaltener Nase abwenden musste. Ob der Alte wirklich recht hatte? Wer weiß, aber diese Ruinen passen zu seiner Geschichte. Eine erste Menschheit, überlegte er, als er auf die tote Stadt unter sich guckte. Ein paar Meter vor ihm ging die Straße gut 30 Meter bergab, bis die Ruinenstadt nach fast 1 Kilometer im blauen Ozean endete. Auch der Rest der Stadt war völlig überwuchert, zerstört und leblos. So sieht das Ende aus? Nein, das darf doch einfach nicht wahr sein. Er war wütend und traurig zugleich, ballte die Hand zur Faust und drehte sich um. Er wollte es nicht so einfach hinnehmen und würde alles geben, dieses Schicksal abzuwenden. Doch wie? Wie soll ein Einzelner, ein Individuum, einen ganzen Planeten, eine ganze Spezies verändern und das auf ewige Zeit? So sehr er sich auch bemühte, er fand keinerlei Lösung. Er wusste, dass ihm niemand glauben würde. Sie würden ihn als verrückt erklären. Er fühlte sich hilflos, völlig unwichtig, völlig unbedeutend. Wäre ich doch nur Gott, dann könnte ich die Welt verändern. Bei diesem Gedanken keimte eine Frage in ihm auf. Gibt es Gott überhaupt? Die Frage war ihm nicht neu. Schon öfters hatte er sich stundenlang den Kopf darüber zerbrochen, das dazu führte, dass er öfters zwischen Glauben und Nichtglauben hin und her gerissen war. Seine Mutter war immer tiefgläubisch, ging auch regelmäßig zum Gebetshaus, aber unter den Jugendlichen hatte sich mehr eine antigöttliche Stimmung entwickelt. Mit einem Mal war es uncool, an Gott zu glauben, und wenn es jemand trotzdem tat, wurde er als Schwächling und Idiot abgestempelt. Moto war diesem Gruppentrieb gefolgt, diesem Trieb immer alles logisch zu sehen, immer alles mit der Wissenschaft beantworten zu müssen. Je mehr er in der Schule lernte und sich die Welt um ihn herum wissenschaftlich erklären konnte, desto mehr stellte sich eine innere Kälte in ihm ein, ein Loch in seinem Herzen, das er nie wirklich erklären konnte. Und jetzt war dieses Loch so tief wie nie zuvor. Jetzt fragte er sich, ob es nicht mehr gäbe als die nackten Zahlen und Formeln. Er versuchte zu glauben, horchte in sich hinein und tatsächlich gab es eine Stimme tief aus dem Herzen der Seele, der ihm Glauben schenkte. Jedoch fragte er sich, ob diese Stimme aus der Kindheit stammte oder ob sie schon vorher, schon immer da war. Was wäre, wenn ich noch nie von Gott gehört hätte? Würde ich dann auch glauben? Kurz nach diesem Gedanken schoss gleich die nächste Frage durch sein Bewusstsein. Und wenn es Gott gibt? Was hat das dann alles für einen Sinn? Aber was für einen Sinn hat alles, wenn es Gott nicht gibt? Glauben nur die Dummen an Gott? Und Schlaue erklären sich alles mit der Wissenschaft? Oder ist Wissenschaft nicht anderes als ein Glauben? Ist es nur einfacher, an die Wissenschaft zu glauben, weil es wie ein Puzzle zusammenpasst? Oder sind es Gottes Naturgesetze, die wir erforschen? Aber auch mit Gott kann ich mir die Welt erklären. Wie ein Hagelsturm prallten zig solche Fragen auf ihn ein. Er versuchte sich zu wehren, aber im Nu war seine Verteidigung ausgelöscht. Es waren einfach zu viele Gedanken, die sich durch ihn hindurchbohrten. Er gab auf, ließ sich einfach wie ein Stück Holz treiben. Er versuchte sich die Welt zu erklären, die Entstehung zu verstehen, doch je mehr er nachdachte, desto mehr Paradoxen fand er, bis er dann auf einen Gedanken stieß, der alles andere überdeckte. Es riss ihn den Boden unter den Füßen weg. Alles, was er gelernt hatte, was er noch lernen würde, könnte niemals ausreichen, um sich dieser Frage zu beantworten. Das ganze Gelernte schien ihm so unendlich fern, so unglaublich unwichtig. Er verstand nicht einmal sich selbst, den Grund für sein Leben. Er wusste nicht mehr, was er war oder wo er war. Zwar war ihm bewusst, dass er ein Mensch war, dass er aus Fleisch, Blut und Eingeweiden bestand, dass sein Verstand ihm eine Welt vorgaukelte und vieles genetisch vorbestimmt sei, aber er fragte sich, ob das wirklich alles sei. Ein Haufen Fleisch und Zellen, mehr nicht? Und je mehr er sich wissenschaftlich erklärte, desto mehr erkannte er, wie kalt und tot diese Lehren doch klingen. Es ist völlig egal, wie man sich die Welt erklärt. Hauptsache, man kann sie sich erklären und glücklich in ihr leben. Hino schlich zwischen den meterhohen, gefährlich spitzen Felsen hin und her, gefolgt von Sira, die eher unweigerlich von Hino am Arm gepackt mit dem Gleiter an diesen Ort gebracht wurde. »Lass mich endlich los!« keifte sie ihn an. »Hör auf, hier rumzuzecken! Mutter wollte es doch so!« »Mir ist doch egal, ich bin doch nicht sein Besitz!« schrie sie und konnte sich endlich losreißen. »Jetzt reicht's mir aber, ich habe keine Zeit für so einen Mist. Entweder du hörst jetzt auf oder ich kette dich an diesem Gleiter fest.« »Bild dir bloß nicht ein, dass ich Angst vor dir hätte.« Genervt drehte er sich um und warf ihr einen drohenden Blick zu, als dann ein Seufzer zu hören war. »Folge mir einfach. Dann wird dir auch nichts passieren.« »Ist ja gut. Wo sind wir hier überhaupt?« »Auf Nox.« »Auf Nox? Was machen wir denn hier?« »Einen Krieg verhindern und jetzt beweg dich.« Ich befahl er ihr auf seiner schroffen Art und schlich weiter auf einen Pfad zwischen den zerklüfteten Felsen. »Was zum Teufel ist denn das?« fragte sie überrascht und starrte auf eine gigantische Kugel ein paar hundert Meter vor ihnen. Sie war bestimmt einen Kilometer im Durchmesser, mit einer schuppigen Oberfläche, die silbern im Sonnenlicht glitzerte. Oben war ein Absatz, darauf eine bis in den Himmel ragende pyramidenförmige Spitze. Quadratisch um die Kugel herum waren noch vier weitere Spitzen. Die ragten nicht so weit hinaus wie die auf der Kugel, aber es sah aus, als wenn sie diese halten würden. »Das ist der Zentralrad. Darunter befindet sich der Generator, den ich zerstören will.« »Spinnst du? Das Teil ist bestimmt saumäßig gut bewacht. Du kannst bestimmt nicht dort einfach so reinmarschieren. Und überhaupt, wie willst du diesen Generator eigentlich ausschalten?« »Redest du immer so viel? Lass das einfach meine Sorge sein,« antwortete er genervt und schlich weiter. Sira war sauer und verspürte den großen Wunsch, Hino links und rechts einen zu ballern. Aber sie beherrschte sich und folgte ihm still. Einige Minuten später hielt Hino wieder an, hockte sich hinter einem kleinen Felsen und lugte vorsichtig hinüber. Sie waren dem imposanten Gebilde mittlerweile schon so nah, dass man nicht mehr über dessen Rand schauen konnte. Auch die lange Spitze war nicht mehr zu sehen, nun zeichnete sich deutlich das ungeheure Ausmaß ab. Selbst die Grundfläche, auf der die Kugel ein Stück im Boden versunken ruhte, hatte schon die Größe eines Einfamilienhauses. Hino beobachtete zwei Personen, die vor dem Eingang wachten. Einer lachte laut und der andere schlug ihm auf die Schulter. »Wie ich gesagt habe,« Hino flimmerte sie genervt an, gab nur einen weiteren Seufzer von sich und schlich gebückt weiter nach rechts, von dem Zentralrad weg. Schon nach ein paar Metern kam sie zu einer weiteren Tür. Sie war gut 2 Meter unter dem Boden und führte in einem unterirdischen Bunker. Hino ging die wenigen Stufen hinunter und tippte auf einer Schalltafel rum, gleich neben der Tür. »Was ist denn das jetzt?« »Das ist der Eingang zu einem Wartungstunnel. Er führt unter den Zentralrad. Wenn wir Glück haben, ist das Passwort noch nicht geändert worden.« In der nächsten Sekunde war ein Freudenruf zu hören. Mit einem Klicken raste die Schiebetür auf und Hino wetzte gleich die dahinterliegenden Wendeltreppe hinunter. »Warte doch!« rief Sira dem Ex-Magier hinterher, als sie ebenfalls die Stufen hinabstieg und in den dunklen Tunnel eintauchte. »Beeil dich, ich hab doch nicht ewig Zeit.« »Erst entführst du mich und jetzt hetzt du mich auch noch durch diesen gottverdammten stinkenden Tunnel.« »Das sind die Latrinen, die Abwassersammelstellen der Stadt,« antwortete er und marschierte stramm weiter, dass Sira schon laufen musste, um überhaupt noch mithalten zu können. Plötzlich spürte sie eine Hand auf ihrer Brust. »Ey, touch mich nicht an!« keifte sie. »Ich wollte nur nicht, dass du in deinem Gezeter gegen die Tür läufst,« entgegnete er ihr und tippte auf einer weiteren Konsole herum. »Du Flegel! So behandelt man doch keine Frau!« Wieder antwortete Hino nur mit einem Seufzen, während er sich an ihr vorbei durch die Tür schob. Sira stockte bei dem, was sie im dahinterliegenden Raum fand. Aus der Decke ragte eine 10 Meter dicke Halbkugel und in der verwachsen eine weitere und in der noch eine. Sie ging zum Geländer, beugte sich hinüber und schaute nach unten. Es ging so weit in die Tiefe, dass man den Boden nicht mehr sehen konnte. Der schier endlose Zweig von diesen ineinander verschmolzenen Kugeln erstreckte sich ebenfalls ewig weit nach unten. Plötzlich bemerkte sie etwas. Das Geländer fing an zu vibrieren und von unten drang ein helles Licht nach oben. Das Vibrieren wurde immer heftiger und das Licht heller und heller. Gerade noch rechtzeitig erkannte sie, dass dieses Licht sich rasend schnell über die Kugel nach oben zu ihr bewegte. Einen Augenblick danach sauste eine Lichtsäule mit so einer Kraft, dass sie schon fast von den Beinen gerissen wurde, vorbei. Sie spürte ein Kribbeln in jeder Zelle ihres Körpers und für einen Moment schien es, als würde sie schweben. Wow, stöhnte sie, als die Kraftwirkung auf ihren Körper wieder schwächer wurde und dann ganz verschwand. Doch am heftigsten erschrak sie sich, als sie eine Hand auf der Schulter spürte. Was machen Sie hier? Fragte eine unbekannte Stimme. Ein Gedanke schoss durch sie hindurch. Sie wusste nicht, wer sie angesprochen hatte, aber sie ahnte schon, dass es Probleme geben würde. Sira wirbelte herum. Vor ihr stand ein gastköpfiger Mann, der sie bedrohend mit seinen blassen Pupillen anstarrte. Erneut erschrak sie heftigst. Wer sind Sie? Stotterte sie vor Angst, als sie die leicht blaue Haut und den aufgeblasenen Kopf betrachtete. Um seinen Hals herum hing eine grün-schwarz gescheckte Schlange, die Sira anzischte und bedrohlich mit ihren Giftzähnen in ihre Richtung biss. Du gehörst hier nicht hin, sprach er sie erneut an. Sie tapste einen Schritt zurück, bis sie ans Geländer stieß. Scheiße, was mache ich nur? Dachte sie, als sie eine vertraute Stimme hörte. Uran, rief Hino. Lass sie in Ruhe. Der Mann in dem schwarzen Gewand drehte sich um und ging ein paar Schritte auf Hino zu. Hallo Hino, alter Freund, sprach er ruhig und gelassen, aber trotzdem mit einer gewissen Aggression. Wie ich sehe, es ist nicht so einfach, eine Kakerlake wie dich zu zertreten. Uran, es ist vorbei. Der Generator wird sich gleich selbst zerstören. Er wird keinen Krieg geben. Oh, der große Hino. Du denkst, du hast gewonnen. Das juckt mich gar nicht. Wir haben noch hunderte solche Generatoren, rief er lachend und hob beide Arme an. Der ganze Planet ist ein einziger Generator. Wie willst du die alle zerstören? Du kannst ja nicht mal dich selbst retten. Was auch immer dich gerettet hat, du hättest dich in deinem kleinen Erdloch verstecken sollen. Scheiße, jetzt ist alles aus, dachte Hino und guckte auf Sira, die ängstlich wie angewurzelt neben Uran stand. Und in ihm machte sich dieselbe panische Angst breit. Eine Angst, die ihn zum Verharren zwang. Ich muss die Kleine retten. Nur wie? Sein Augenmerk richtete sich wieder auf Uran. Er wollte etwas tun, irgendetwas. Aber er kam immer wieder zu demselben Schluss, dass es aus sei. Hino, bitte tu doch was, flehte Sira und brach unter Tränen zusammen. Es tat ihn unendlich leid, Sira so zu sehen, aber seine Knochen wollten sich einfach nicht bewegen. Ich glaube, du weißt, was dir blüht, Hino. Ich werde dich töten, aber zuvor will ich noch etwas, naja, sagen wir testen. Nach gut ein paar Stunden strammen Fußmarsch und 10 Kilometer hatte Moto die Schnauze voll. Er musste eine Pause machen. Also ließ er sich neben dem Feldweg ins saftige Gras fallen. Ein paar Mal atmete er tief durch, bis er die Augen wieder aufriss und in den strahlend blauen Himmel blickte. Als ein weißer Schmetterling mit blauen Flügelspitzen gemütlich vorbeiflatterte, stellte er sich vor, wie es wäre, solch ein Falter zu sein, oder eine Ameise, ein Baum oder ein Vogel. Plötzlich hörte er etwas neben sich im Gras, ein Rascheln. Er setzte sich wieder aufrecht hin und entdeckte einen kleinen Hasen neben sich. Sofort verspürte er Zuneigung dem jungen Geschöpf gegenüber. Vorsichtig näherte er sich mit der Hand, als der Hase die löffelförmigen Lauscher aufstellte und Moto mit großen Augen anstarrte. Verwunderung stellte sich in ihm ein. Das Tier ließ sich so friedlich streicheln, hoppelte sogar auf seinen Schoß. Behutsam strich er mit der Hand über das saubere, buschige Fell, als der Hase seine Ohren erneut aufstellte, von Motos Schoß sprang und wie von der Schlange gebissen davon sauste. Was hat er denn jetzt? In dem Augenblick entdeckte er einen Mann, der sich ihm pfeifend auf dem Feldweg näherte. Über den Rücken hatte er einen Rucksack geschnallt, sein Wanderstock sauste nach vorne, dann nach hinten und auf seinen Kopf trug er einen Hut mit einer Feder. Moto musste schmunzeln, als er diesen Wanderer erblickte. Als dieser ihn jedoch schließlich auch bemerkte, hörte er auf zu pfeifen, wurde ruckartig ernst und kam eilig näher. »Das ist meine Straße! Du zahlen oder weggehen!« forderte der Wanderer ihn auf und fuchtelte mit dem Wanderstock für Motos Gesicht herum. »Deine Straße?« »Ja, 30 Goldmünzen«, forderte er und hielt Moto die offene Hand hin. »Ich hab kein Gold.« »Was? Kein Gold?« fragte er empört und pickte Moto mit seinem Stock an der Nase, bis Moto genervt das Ende mit seiner Hand umschloss. »Hey, loslassen!« »Lass mich einfach in Ruhe«, befahl er dem Wanderer und ließ seinen Wanderstock wieder los. »Das war ein Fehler«, drohte der Wanderer und kramte in seiner Jackentasche herum. Er holte eine in der Sonne aufblitzende silberne Trillerpfeife hervor. Er nahm das Mundstück zwischen die Lippen und pfiff kräftig durch. Verwundert schaute Moto den Wanderer an, kein Ton war zu hören. Trotzdem schaute der Wanderer zufrieden und ließ die Pfeife wieder in seine Tasche gleiten. Einige Sekunden passierte rein gar nichts, bis Moto ein Rascheln auf der anderen Seite des Pfades vernahm. Durch das Gestrüpp hindurch sprang ein 2 Meter langes Raubtier. Ein Wolf mit Reißzähnen so scharf wie ein Messer. In dem struppigen Fell waren etliche Löcher und Narben von unzähligen Kämpfen zu sehen. Die Schnauze war blutverschmiert und um den Hals trug er ein daumendickes Metallhalsband. Knurrend und mit den Zähnen fletschend kam er näher, sein Blick starr und unterordnend auf den Wanderer gerichtet. Na los, zerfleisch diesen Wichter! Schrie er den Wolf an und deutete mit dem Zeigefinger auf Moto. Das Raubtier fletschte erneut mit den Zähnen, gab ein lautes Heulen von sich und sprang in Motos Richtung. Panisch krabbelte Moto rückwärts davon, bis er mit seinem Rücken gegen einen Baumstamm stieß. Sein Herz pumpte wie wild, das Adrenalin schoss durch ihn hindurch und seine Lunge rankte nach Luft. Ach du Scheiße, stammelte er todesängstlich. Der Wolf kam langsam näher, sein fauliger Atem drang schon zu ihm und der Speichel tropfte auf seine Beine. Die feuchte Nase kam immer näher, bis sie seine eigene berührte. Hilfe, schrie er verbittert, Hilfe! In diesem Moment hörte er ein ihm wohlbekanntes Puffen neben sich. Die Wolfsschnauze zuckte wieder ein Stück zurück. Verwundert starrte der Wolf auf eine gerade beschworene Tratze. Bitte hilf mir, schrie er flehend und freute sich schon, als das knorpelige Wesen anfing, ängstlich zu picken. Wie von einer Hornisse gestochen, drehte es sich um und rannte auf seinen Saugnäpfen davon. Ey, Mistviech, du sollst mir doch helfen! Kurz danach klebten seine Augen wieder an den blutig-roten Reißzähnen. Der Rachen öffnete sich und die Zähne drohten sich in sein Fleisch zu bohren, als etwas den Wolf am Hinterbein traf. Blut spritzte aus einer Wunde und das Raubtier humpelte jaulend davon. Immer noch saß er wie angewurzelt an den Baum angelehnt. Der Wolf war weg, aber sein Puls raste trotzdem noch wie verrückt. Nur langsam beruhigte er sich wieder. Trotzdem quälte ihn die Frage, was passiert war. Er stand auf, um nachzusehen. Nein, scheiße, stotterte der Wanderer schlotternd, als das Wiehern eines Pferdes zu hören war, worauf er sich hastig umdrehte und durch das Gestrüpp in den Dickicht verschwand. Eine Frau kam auf einen weißen Hengst angeritten. In der Hand hielt sie ein noch qualmendes Gewehr, über ihren linken Arm ein rundes Schild geschnallt. Moto fiel es ihr Schuppen von den Augen. Die Kommandantin, sprach er verstaunt. Ein paar Meter vor ihm zog sie an den Zügeln, worauf das Pferd langsamer wurde, bis es ganz zum Stehen kam. Ich kenne dich doch, du bist doch der Freund von Sierra. Sie haben mir das Leben gerettet, wie soll ich das nur wie jemals wieder gut machen? Schon gut. Du musst vorsichtiger sein, die Tiere sind in den letzten Jahren immer aggressiver geworden. Nein, der Mann eben hat den Wolf unter Kontrolle gehabt, glaube ich. Irgendwie hatte das Vieh Angst vor ihm. Das ist seltsam. Für so etwas habe ich noch nie gehört. War er vielleicht ein Magier? Ich weiß nicht, was ein Magier ist, aber egal. Wohin willst du eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Ich bin auf dem Weg nach Karakorum. Ich kann dich mitnehmen, wenn du willst. Nach dem Angriff war er völlig durcheinander und wusste nun selbst nicht mehr, was er eigentlich wollte. Also ließ er sich drauf ein. Was zum Teufel hast du vor, brüllte Chino, überwund sich und marschierte mutig auf Uran zu. Ach, willst du etwa kämpfen? Fragte er auf seine zynische Art. Ein Kampf würde er nicht lange überstehen, das wusste Chino. Einen Moment dachte er an Flucht, aber auch diesen Gedanken verwarf er sofort wieder. Uran würde das nicht zulassen. Ehe sie den Raum auch nur verlassen konnten, hätte er sie schon getötet. Es blieb ihm nichts anderes über, als auf ein Wunder zu hoffen. Uran streckte Chino seine rechte, knochige Hand entgegen. Aus der offenen Handfläche traten mehrere Lichtblitze aus und zuckten durch die Luft genau auf Chino zu. Chino wollte zur Seite springen, aber die schlangenförmigen Blitze waren zu schnell. Am Rande seines Sichtfeldes bemerkte er noch den Kopf solch einer Blitzschlange vorbeizucken. Da war es auch schon zu spät. Die Blitze schlangen sich um ihn herum, verknoteten sich und schnürten ihn wie ein Paket zusammen, dass er sich keinen einzigen Millimeter mehr bewegen konnte. Krampfhaft wehrte er sich mit jedem einzelnen Muskel seines Körpers, aber es half nichts. Er war gefangen. Was ist nur los, oh großer Chino? Ist die Luft weg? So, Chino, jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn ich deiner kleinen Freundin eine Überdosis Mana spritze. Kurz suchte er in der Tasche seines schwarzen Gewandes herum. Schließlich holte er eine große Spritze heraus. Die Flüssigkeit im Inneren schimmerte grün. Und als Uran sie ein paar Mal antippte, tropfte es mehrere Male. Was wird passieren, Chino? Du Monster, sie wird sterben! Stimmt, aber erst einmal wird sie mein Sklave sein. Sie wird es genießen und immer mehr wollen, und ich gebe es ihr natürlich, bis ihre Adern irgendwann platzen. Siras Gesicht wurde kreidebleich. Sie hatte solche Angst und ihr Blick klebte auf der gefährlich näher kommenden Nadel. Bitte, bitte nicht, flehte sie. Aber Uran war dies gleichgültig. Er bückte sich zu ihr hinunter und presste seine Lippen an ihr Ohr. Ja, ja, das sagen sie immer alle, flüsterte er ihr zu und setzte die Nadel an. Einen Moment zögerte er noch und schaute nochmals zu Chino. Welche Macht wird sie wohl kriegen? Die des Feuers, Chino? Ich finde das so lustig. Man weiß nie, was dabei herauskommt, welche Kraft in dem Opfer schlummert. Glaubst du an das Schicksal? Ich jedenfalls schon. Mal sehen, welchen Weg ihr Schicksal beschreitet, sprach er und drückte ab. Einen Bruchteil einer Sekunde später spürte Sira eine warme Flüssigkeit, die in ihren rechten Oberarm eindrang und sich dann im Rhythmus des rasenden Herzens durch ihre Venen ausbreitete, bis sie das Mana in jeder Zelle ihres Körpers spürte. Es kribbelte, es juckte und kratzte am ganzen Körper wie verrückt und dann breitete sich eine Welle in ihr aus. Eine Welle aus Emotionen überschwemmte sie. Sie wehrte sich, doch war viel zu schwach, bis die Welle dann ihr Gehirn, ihren Verstand, ihre Seele und ihren Geist eroberte. Übrig blieb nur ein einziges Gefühl, Macht. Sie spürte es überall in ihrem Körper, eine unglaubliche Macht, und sie begann es zu lieben, zu genießen, zu brauchen. Alles andere verschwand, wurde unwichtig. Nur dieses Machtgefühl leitete, lebte sie noch. »Willst du mehr?« flüsterte Uron ihr ins Ohr. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, nickte sie aufgeregt mit dem Kopf. Sie lechzte nach mehr. Alles in ihr schrie danach. »Dann musst du Hino töten«, befahl er ihr und hob erneut seine Hand, worauf die fesselnden Schlangen sich praktisch in Luft auflösten. »Es soll ja gerecht sein«, rief er kichernd und warf Hino eine Mana-Spritze hinüber. »Es ist keine Überdosis, du kannst sie ruhig nehmen.« »Warte, was soll das alles? Was hast du eigentlich vor?«, fragte er, als er die Spritze auffing. »Ich erschaffe eine neue Menschheit ohne Schwächlinge wie dich. Eine hierarchische Welt ohne Schwächen wie Neid und Gier. Du suchst eine Utopie, die wird es niemals geben. Die Menschen werden niemals alle gleich sein.« »Wenn du meinst«, antwortete er und gab Sira mit Hilfe eines Handzeichens den Befehl zum Angriff. Sira fing an zu kichern und bewegte sich auf den Ex-Magier zu. »Sira, lass das! Du musst die Kontrolle wieder gewinnen«, schrie er sie an und ging vorsichtig ein paar Schritte zurück. Mit zitternder Hand setzte er die Nadel am Oberarm an. »Ich kann nicht gegen sie kämpfen. Sie ist doch völlig unschuldig.« »Sira, werd wieder vernünftig. Ich werde mich verteidigen müssen«, drohte er ihr, worauf sie nur mit einem Grinsen antwortete. Er hatte keine andere Wahl. Notgedrungen spritzte er sich das Mana und spürte, wie seine alte Kraft zurückkehrte. Rasend schnell raste sie nach links, scherte dann nach rechts aus und im nächsten Augenblick stand sie genau vor ihm. Hino spürte den heftigen Schmerz eines Trittes am Schienbein, als er zu Boden stürzte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht kniete er vor ihr auf dem Boden und tastete nach seinem schmerzenden Bein. »Schwächling«, spottete sie mit einer hasserfüllten Stimme. Sie sah in Hino nicht mehr als ein Hindernis. Ein Hindernis zwischen ihr und dem Mana. Hinos Finger verkrampften sich, er konzentrierte sich und beschwor einen Feuerball in seiner Hand. Mit aller Kraft sprang er auf und wirbelte ihr den Feuerball entgegen. Er zerplatzte an ihrer linken Wange. Die Haut verbrannte oder platzte auf und sie schrie vor Schmerz laut auf. Doch nach schon einer Sekunde fasste sie sich wieder und warf Hino einen hasserfüllten Blick zu. Wütend stampfte sie auf ihn zu. »Hast du immer noch nicht genug?« »Sira, ich bitte dich, hör auf!« Wieder antwortete sie nur mit einem fiesen Grinsen und stürmte auf Hino zu. Verzweifelt beschwor der einen weiteren Feuerball. Der in seinen Fingern eingeschlossene Feuerball sauste nach vorne. Da spürte er, wie sie ihn an Elle packte und den Arm nach oben drückte. Der Feuerball sauste geradewegs nach oben gegen die Decke und verpuffte dort. »Scheiße«, sprach er noch zu sich selbst, als er eine Berührung spürte. Er schaute an sich hinunter und sah ihre Hand auf seinem Brustkorb liegen. Es wurde heißer und ein brennender Schmerz zuckte durch ihn hindurch. Er schrie so laut er konnte, bis der Schmerz dann langsam nachließ, sie ihn wieder losließ und er fast schon ohnmächtig zusammenklappte. Es war aus, und das wusste er. Er fühlte das Abklingen des brennenden Schmerzes und zugleich auch das Abklingen seines Lebens. Das Leben entwich aus ihm und er konnte nichts dagegen tun. »Mutter, es tut mir leid. Ich habe versagt.« Mit großen Schritten war Uron näher gekommen, kniete nur neben Hinos Kopf und flüsterte, »So endet dein lächerliches Leben. Du wirst zu nichts, denn es gibt keinen Gott. Ich werde die Menschen zu Göttern machen, denn nur so ist eine Utopie möglich. Und ich werde die Götter anführen.« Ein weiteres Mal kramte er in seinen Taschen und holte eine Spritze hinaus. »Hier, meine Kleine, ich bin stolz auf dich«, rief er ihr zu und warf die Spritze hinüber. Kurz betrachtete er nochmal genüsslich Hinos Leichnam und stand auf. Sira setzte sich nervös die Nadel und drückte ab. Erneut bekam sie einen Schauer. »Mehr«, stöhnte sie und gierte mit ihren Augen nach Urans Tasche. »Erst musst du noch etwas für mich tun.« »Wieso gibt man euch den Befehl, gegen Tiere zu kämpfen?«, fragte Moto die Kommandantin vor ihm auf den Rücken des Pferdes. Gemütlich trabten sie den Pfad durch den Wald hindurch. »Sie stellen eine Gefahr dar«, entgegnete sie. »Seit Jahren schon reißen sie unsere Viehherden und immer öfters wird einer der Arbeiter von einem Raubtier angefallen. Letzt wurde einer sogar von einem Elefanten zertrampelt. Das war vielleicht eine Schweinerei. Aber man munkelt, dass sich die Tiere gegen uns Menschen gestellt hätten.« »Glaubst du, da ist was dran? Ach, lass die Leute nur reden. Ist doch logisch, wenn man ihre Heimat vernichtet. Tiere gehen doch nicht auf Rachefeldzüge und außerdem, eine blühende Kultur braucht nur einmal Rohstoffe und Lebensraum. Aber auch die Natur. Natürlich, aber der Mensch hat Vorrang. Aber warum? Was gibt uns das Recht? Naja, das Recht der Stärkeren eben. Wenn die Blume stirbt, stirbt auch die Biene. Musafa lachte laut, während ihre Hand in die Westentasche wanderte und sie eine Zigarette hervorholte. Frag dich nur, ob die Biene das auch weiß, antwortete sie und steckte sich eine Kippe an. Was weißt du über Waffentest? Kurt stockte sie, als wenn sie nachdenken würde. Woher weißt du davon? Das ist streng geheim. Ich habe einen am eigenen Leibe gespürt, antwortete er und senkte seinen Blick. Die Wunde seines Herzens war mittlerweile zu einer verkrusteten Narbe geworden. Plötzlich zischte ihm wieder das Bild seiner Mutter, seiner Schwester, seiner Kindheit vorbei. Eine Träne bildete sich und drohte die Wange hinunterzulaufen, aber er hielt sie zurück. Zwar war es alles noch nicht so lange her, aber ihm kam es vor, als wenn es schon eine Ewigkeit her wäre. Er wusste, dass er nicht mehr derselbe wie früher war. Zu viel war seitdem passiert, zu oft wurde seine Weltvorstellung, seine Realität zerstört, dass er sich schon fragte, ob es überhaupt möglich sei, wirklich die Realität zu sehen. Ich verstehe. Du redest von deinem Dorf. Genau. Ich habe gehört, dass es vermutlich nur ein Waffentest, ein Fehler war. Und jetzt willst du Rache. Ich will keine Rache, ich will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für den Tod von über 100 Menschen. Mach dir da ja nicht zu große Hoffnung. Gerechtigkeit gibt es nur selten. Es gibt 5 Regierungen, 5 Stadtstaaten und jeder von denen könnte es gewesen sein. Jeder dieser Staaten rüstet schon seit geraumer Zeit auf. Waffentests gehören natürlich dazu. Sinnlose Zerstörung also. Solange es ein ausgeglichenes Machtverhältnis gibt, wird es keinen Krieg geben. Würde niemand Waffen haben, dann wäre dieses Machtverhältnis noch nicht mal vonnöten. Ich denke, dazu fehlt das Vertrauen. Außerdem wird es immer jemanden geben, der mehr als die anderen haben will. Primitives Denken. Wir sind nur Menschen, keine Götter. Dafür muss man nicht perfekt sein. Man muss sich nur selbst sehen können und plötzlich verstummte er. Etwas hatte seine Aufmerksamkeit an sich gezogen. Ein Rauschen, ein Zischen hatte ihn unterbrochen. Hörst du das auch? Fragte er aufgeregt und suchte nach der Geräuschquelle. Er hatte ein ganz mieses Gefühl, fast schon eine Vorahnung. Dort oben im Himmel! Rief Musafa und zeigte auf etwas zwischen den Baumgipfeln. Etwas Glänzendes, Künstliches tauchte gerade durch eine der wenigen großen Wolken hindurch. Moto fiel es wie Schuppen von den Augen. Lichtgleiter, rief er entsetzt. Seine Gedanken fingen an zu rasen, sich im Kreis zu drehen. Das sind die Magier, die wollen ja alles zerstören. Welche Magier? Auf den ersten Gleiter folgte noch einer und noch einer. Moto blieb der Atem in den Hals stecken. Ein ganzes Geschwader von Raumschiffen tauchte in die Stratosphäre des Planeten ein und flog weiter Richtung Norden. Die wollen nach Karakorum, rief die Kommandantin aufgeregt und warf eilig ihre Zigarette weg. Halt dich gut fest, befahl sie Moto.